Ich war in der Mitte der Exerzitien für Ostern. Golgatha-Dämmerung war im Hof der Liebfrauenkirche, im Refektorium, in den Wandelgängen, kurz überall. Vater schickte mir eine Statistik der deutschen Verluste von Verdun. Irgendein Schweizer pazifistischer Verband hatte die Zahlen zusammengestellt. Sie waren entsetzlich, verglichen mit der Erfolglosigkeit all der deutschen Anstürme. »Es ist keine Lektüre fürs Kloster«, schrieb Vater, »aber ich möchte, dass du weißt, dass der Kronprinz in seinem Feldquartier mit Kriegerwitwen Champagner trinkt. Dies ist kein sozialistischer Schwindel, sondern die Wahrheit, die ich von einem Kaiserhusaren habe. Der Dichter Hans-Heinz Evers soll dort sein und ihm Zoten erzählen. Der Zeichner Wellenberg malt die Witwen, die recht spärlich bekleidet, unsers Kronprinzen Auge erfreuen. Aber vielleicht ist alles Erfindung des Feinds. So verbrenne diesen Zettel an deiner nächsten Kerze in der Kapelle, vor der du schreibst. Schließ mich in dein Gebet ein. Ich bin einverstanden, dass du da bist. Du wirst dies alles nötig haben. Aber werde mir nur kein Priester. Ich will keine Bücher vor dir verstecken müssen.« Ich verbrannte den Zettel nicht. Ich hatte ihn bei mir während meines ganzen Krieges in Frankreich. Einem kurzen, aber eindrucksvollen Verlassensein in all dem Wahnsinn und Elend. Als ich ihn empfing, ging ich sofort zu meiner Kapelle, wo jener Christus hing. Die Fenster standen offen. Es war still in den Straßen um den Dom und unser Kloster. Man hörte die abendliche Kanonade von Verdun. Ich sah den Christus an. Ich wünschte, dass er seine Hände aus den Nägeln zöge und sie ausstreckte nach jenen Kanonen und nach jenem frivolen kaiserlichen Massenmörder und dass er sie beide zum Verstummen brächte. Ich wünschte mir ein Wunder, aber das Wunder kam nicht. Ich weiß noch, dass ich einen Tag wartete, bis ich ihn beschimpfte. Ich schrie ihn an, »Steig herab und zeig deine Macht!« Es war das alte Wort der höhnenden Pharisäer, gewiss kein origineller Spott. Und es passte mir wohl, dass der Satz aus der Bibel kam. Mit der Verzweiflung des halb erwachsenen Mannes, der weiß, dass er übermorgen Soldat sein wird, genoss ich die Stille, die meiner Provokation folgte. Ich blieb in der Stille sitzen, wie in einem Meer von Angst. Ich saß mehrere Stunden. Der Abt fand mich in einem Zustand von Lähmung und Blödigkeit, als er kam, ein besonderes Gebet zu sprechen. Er führte mich in seine Zelle. Er kniete sofort hin und betete. Dann ließ er sich in einem Sessel unter einem Fenster nieder und sagte, dass so viel Verzweiflung von einem großen Glauben zeugte. »Der Zweifel ist der Trank, der den Himmel öffnet«, sagte er zu meinem Erstaunen. Ich lief hinaus in den Klostergarten, sah die Gräber von Bischöfen und Heiligen, strich über die Blumen, die aus ihren Herzen zu mir heraufwuchsen, wurde plötzlich von einem ganz anderen Zweifel gestochen, rannte zurück zum Abt. »Sie wollen mir schmeicheln«, schrie ich in ganz ungebührlichem Eifer, aber ich wollte provozieren. Er nahm mir den Protest. »Ich werde nie ein Heiliger werden, ich werde immer zweifeln. Machen Sie mich nicht eitel.« Ich sehe mich noch dort stehen, ein etwas lächerlicher Luzifer vor einem unsichtbaren Thron. Aber kein Michael war da, mich ins Nichts zu stürzen. Nur ein gütiger Vater, der mir bewusst machte, dass die wahren Zweifel von Gott kommen. Ich weiß heute, dass er recht hatte. Mein Glaube war ungeheuer, war wie das Feuer eines Vulkans, und ich selber badete mich in diesem Feuer. Der Abt lächelte nur, dann ging er zurück zu seinem Betstuhl, kniete nieder und vertiefte sich in sein Gebet. Er betete für mich. Ich wusste es und stand steif da in der dämmerigen Stube, in dem feinen Weihrauchduft, während zornige Tränen meine Backen abwärts liefen. Aus der Ferne hörte man das dumpfe Murren der Kanonen. Ein Jahr später war ich Soldat. Pionier seiner Majestät, Flammenwerfer, Brückenbauer, Sprengtrupp. Nach nur 7 Monaten Ausbildung von Königsberg im fernen Osten durch ganz Deutschland nach dem Westen verfrachtet. Und hinauf auf den blutgetränkten Höhenweg, Chemin des Dames genannt. Ich fand in meinem Tagebuch die Zeilen, die ich schrieb, als wir an einem nebligen Tag im Garten eines Feldhospitals rasteten. Schwimmen im Nebelmeer, schwimmen im Ungewissen. Nichts mehr wissen von Eltern und Freunden, ganz auf sich gestellt wie auf eine Insel. Und man wartet, dass ein Boot anlegt und würde sich nicht wundern, wenn man selber in dem Boot säße. Ich glaube, ich werde tapfer sein, damit ich aus dem Nebel herauskomme und damit etwas Wirkliches geschieht. Jetzt ist nur der Nebel. Er sollte rot sein. Man sieht die junge Krankenschwester im Hospitalsgarten auf einer Bank sitzen. Sie hat einen Offizier neben sich sitzen. Man beneidet ihn. Aber warum eigentlich? Ich will keine Liebe hier. Liebe gehört in eine andere Welt. Küsse sollten nicht nach Blut schmecken. Aber die beiden da hinten denken nicht so. Sie hat sich mit Absicht unter einen Fliederstrauch gesetzt. Es mag ihn an Heidelberg erinnern, an Schwetzingen, an einen deutschen Frühling. Aber hier ist Herbst, ein ewiger Herbst und kein Fluss. Er hält ihre Hand, aber er wird sie erst küssen, wenn wir weg sind oder wenn der Nebel sich so dicht um uns zieht, dass wir sie beide nicht mehr sehen. Ich schwamm im Nebelmeer und es sollte rot sein. Rot von all den Wunden, die ich offen sah in jenem Tunnel des Chemin des Dames. Er war auf halber Höhe in den Berg gestoßen, die Verwundeten wurden in ihn hineingezogen und lagen auf Gestellen aus Birkenstämmen, bis sie sich ausgestöhnt hatten. Wir liefen durch den Korridor der Schmerzensschreie, stolperten an seinem Ende eine Treppe aufwärts und waren dann da, in jenem Land des Wahnsinns, wo jeder tötete und keiner töten wollte, wo die Luft neben deiner Backe jederzeit zu Flammen werden konnte und du wusstest nur, jetzt meint es dich. Man sah den Feind nicht, aber wenn man ihn sah, dann war er nur ein springendes Tier, ein ängstliches Tier, das nicht einmal gewahr wurde, dass es diesen Augenblick ohne Deckung war und dass tausend Mörderaugen jetzt auf ihm lagen. Am Boden kroch es, hinter den nächsten verrottenden Leichnam sprang es. Auch Tote waren Deckung. Das Tier steckte seinen Kopf in den faulenden Bauch, den Würmer langsam zerkauten. Erbärmlich sah der Feind aus, wenn man ihn sah. Und wir sahen genauso aus, besonders wenn dann der Himmel sich für zwei Tage öffnete und seine Wasser herabgoss. Dann lebten wir im Schlamm. Er war zäh und erinnerte uns in jedem Augenblick an das, was wir waren, Futter für die Erde. Sie sog an unseren Herzen, sie hielt unsere Stiefel fest, sie schluckte uns ein. Wir wehrten uns verzweifelt gegen sie. Aber selbst wenn wir Planken über sie deckten und auf diesem unsicheren Floß in einen unsicheren Schlaf hineinschwammen, war die Erde da in ihrer widerlichsten Aufdringlichkeit. Im Schlaf fielen unsere Hände von den Planken und sofort schloss sich der Schlamm um sie. Wir spürten, wie die Handfesseln zuklappten. Wir hörten es in unsere Träume hinein und benahmen uns danach. Manchmal war eine Granate gnädig und explodierte in der Nähe. Dann fuhren wir aus unserem Traum auf und rissen gleichzeitig die Hände wieder an uns. Sie waren schon beerdigt gewesen. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich die Natur chauvinistisch ansah. Ich glaubte, dass es französische Erde sei und dass sie uns nicht wollte. So sprach ich mit ihr und bot ihr an, bald wegzugehen oder so weit vorzubrechen, dass der Krieg bald zu Ende sei. Aber sie hörte nicht auf mich. Meine Stimme war nicht überzeugend genug. Denn ich gab ihr recht. Was hatten wir hier zu suchen? Wir hatten nichts verloren am Damenweg. Wir waren Männer. Hier sollten Damen gehen, mit Königen. Irgendeiner erzählte uns, dass der Weg als Korso für einen Fürsten gebaut war. Hatten wir allen Respekt verloren? Ich glaube, dass die Kriege rasch enden würden, wenn alle Soldaten die Fähigkeit hätten, sich plötzlich so ganz einfache Fragen zu stellen. Fragen, die sinnlos sind für Feldwebel und Generäle, die aber jedes Kind versteht. Kind werden, sobald man die Uniform anhat, das ist's. Niemand würde wagen, Kinder zu füsilieren in Massen, weil die Bäume anfangen würden zu schreien, wenn ein Kind füsiliert wird, weil die Wolken sich öffnen würden zu weinen, weil die Henker nicht mehr würden schlafen können, denn jeder Schatten würde sie verfolgen. Und der Revolver neben ihrem Bett würde beginnen zu flüstern und immer lauter würde er sagen, er schießt dich selbst, das tote Kind braucht Blut, er schießt dich selbst, das tote Kind braucht Blut. Es war an einem dieser grauen Herbsttage, dass die Erde in einer entsetzlichen Art antwortete. Wir kletterten einen Berghang hinauf, auf dessen oberen Rand unsere Gräben lagen. Granaten versuchten, den Rand zu treffen, fehlten und strichen in heulendem Bogen an uns vorbei ins Tal. Der Berg sah aus wie die Latrine eines Riesen, der nichts als Lehm in seinen Eingeweiden gehabt hatte. Seine schleimigen Massen hingen zu uns hinab, als wenn sie jeden Augenblick sich in Bewegung setzen könnten. Wir schleppten uns langsam hinauf. Mein Freund Baumbach, der zarte Chemiker, Graf, der raubbeinige und doch so gütige Mechaniker und Gabens. Ja, Gabens, das Milchgesicht, das Muttersöhnchen. Ich wundere mich heute noch, wie wir es wagen konnten, jemand ein Muttersöhnchen zu nennen. Das Wort gehört zur deutschen Terminologie, zu jenem Humor, der die Kriege schafft, dem Witz der Bierstuben und der Feldwebel, zu jener Banalität, die aus dem Menschen mit feineren Nerven einen Schwächling macht. Aber gemessen wird da der Mensch nur an seiner Leistung auf dem Kasernenhof, der stumpfsinnigen Schule des stumpfsinnigen Todes. Gabens las noch eine Stunde, ehe wir an die Front gingen, in seinem kleinen Gedichtbändchen. Er hatte ein schmales Buch bekommen, das er niemand zeigte. Später erst erfuhr ich aus einem zu spät ankommenden Brief eines seiner Freunde, dass es Rilkes Stundenbuch gewesen war. Während dem Marsch zitierte er vor sich hin Verse. Als Alfred und ich uns ihm einmal näherten und ihn aufforderten, lauter zu sprechen, sah er uns erst in die Gesichter. Als keinerlei Ironie in diesen zu lesen war, verneigte er sich vor uns. Sein Rucksack fiel ihm dabei über den Hals auf den Hinterkopf. Wir rückten ihn zurecht und wiederholten dann unsere Bitte. Alfred hatte Leichen zur Rechten des Wegs im Graben faulen sehen. Ganz gleich welches, sagte er rasch, nur ein Gedicht. Und Gabens hatte sich wieder, diesmal etwas vorsichtiger, verbeugt und hatte begonnen, Rilke zu zitieren. Ich wusste nicht, was es war damals, aber ich erinnere jede Zeile. Nachtwächter ist der Wahnsinn, weil er wacht. Bei jeder Stunde bleibt er wachend stehen. Und einen Namen sucht er für die Nacht und nennt sie 7-28-10. Wir waren an den Leichen vorbei und sahen den grauen Berg vor uns liegen. Er war die Grenze, die wir erreichen mussten. Dann hatten wir stehen zu bleiben. Wir dachten schon nicht mehr, dass wir ihn in einem Sieg überschreiten würden. Wir lagen seit Monaten hier. Der Rilke des Kornett war gestorben in unseren jungen Herzen. Kein Fahnenschwenken und kein Reiten, Reiten, Reiten. Graue Gespenster in grauer Landschaft, sich wiegend in der dumpfen Hoffnung, dass sie auch diese Woche heil von diesem Berg wieder hinuntersteigen würden zum Waldlager. Wir lebten vom Gnadenbrot des Zufalls. Es konnte 8 Tage reichen. Zu welch niedriger Dankbarkeit hat man uns früh erzogen. Gabens zitierte weiter. Er war so froh, dass da Ohren waren, die ihm zuhörten. Die Landschaft war gewiss nicht mehr Frankreich für ihn. Ein Sumpf bei Soissons? Nein, Rilkes weite, unendliche Steppe. Und ein Triangel trägt er in der Hand. Und weil er zittert, schlägt es an den Rand des Horns, dass er nicht blasen kann, und singt das Lied, das er zu allen Häusern bringt. Er sang die Verse leicht in den drieselnden Regen. Alfred bat nun ebenso leise, dass er sie wiederhole. Gabens schüttelte den Kopf. Das nächste Mal, sagte er, und machte uns mit dem einen Wort trauriger, als er sich anscheinend vorstellte. Es war eine so schrecklich lange Zeit bis zum nächsten Mal. Der graue Berg lag vor uns und nicht hinter uns. Und auf dem grauen Berg brütete derselbe Wahnsinn, von dem er gesprochen. Auf wunden Füßen schritt er neben uns und hielt das Horn und konnte es nicht blasen. Warum hörten wir nicht einfach auf die Melodie der Verse und betranken uns an ihrem Gift? Nun war es das nächste Mal, wenn Kaiser eine Ahnung hätten, wie oft ihre Soldaten sterben. Gabens muss etwas geahnt haben. Er bot sein Gedicht selber an. Er wollte nichts schuldig bleiben. Der Regen drieselte wieder. Schon nach einer Stunde schmerzten meine Schuhe. Einer hatte uns erzählt, dass es besser sei, Fußlumpen zu tragen statt Strümpfen. Es war eine jener deutschen Lügen. Es gab keine Strümpfe, also mussten Fußlumpen besser sein. Ich zumindest glaubte die Lüge. Die brannte nun an meinen Zehen und stach bei jedem Schritt. Bald mussten wir durch die Wälder sein, und dann würde der Berg wieder da sein. Unsere Grenze, die wir nun als Leichen überschreiten würden. Wir würden hier auf unserer Seite den Tunnel sehen, den wir schon das Hadesloch nannten. Ob der Berg noch immer so grau und so kurz vor dem Aufbruch all seiner schleimigen Massen dalag? Ein zerschmetterter Munitionswagen lag auf der Straße. Die Räder hatten versucht zu fliehen und waren im Graben angehalten worden. Die beiden Pferde waren steif, hatten in grässlicher, letzter Zärtlichkeit ihre Hälse gekreuzt. In ihren geöffneten Bäuchen wimmelten die Würmer. Der tote Fahrer lag in einer Pfütze, die dunkel war, und trank daraus. Sein eigenes Blut, dachte ich, und ging weiter, als habe einer mich von hinten gestoßen. Es war nicht so sehr, dass sie tot waren, die Räder, die Pferde und der Mann, aber sie waren so schrecklich verlassen. Man hatte sie aufgegeben. Wir spürten es plötzlich, dass sich auch um uns keiner kümmerte, sobald wir hier vorne waren. Sie blieben zurück, die Männer, mit den goldenen Achselklappen. Der Kaiser blieb zurück. Er wollte nichts von uns wissen. Warum ging man ihn nicht holen? Ich stellte mir vor, wie ich mit wichtigem Gesicht in sein Hauptquartier hineinrennen würde und er würde mir tatsächlich folgen und ich würde ihn hierher bringen. Vor die Würmer, vor die sich umarmenden Pferde, vor den trinkenden Mann. Und ich würde immer noch nichts sagen, gerade jetzt würde ich nichts sagen. Ich würde ihn einfach da stehen lassen. Natürlich würde ich grüßen, durch stramm stehen grüßen und dann weggehen zu meinem grauen Berg. Ich hörte den Kaiser hinter mir herrufen und ging rascher. Solang er nur rief und bat, konnte ich ruhig weitergehen. Wenn er befahl, war es natürlich etwas ganz anderes. Deutsche sind Deutsche auch in ihren kühnsten Träumen. Wenn er mir befahl, zurückzukommen, musste ich gehorchen. Aber jetzt konnte ich ihn einfach stehen lassen, im Regen, vor den Pferden und dem Mann, den er vergessen hatte. Ich sah lächelnd zur Seite. Alfred würgte an einem Brechreiz. Der Todesgestank stieß unter seinen Magen. Gabens hinkte in seinen zu weiten Stiefeln. Auch er würgte an etwas. Wir gingen noch eine halbe Meile, dann öffnete sich der Wald und der Berg war vor uns. Gabens muss es gewusst haben. Er wartete nun nicht länger. Er sang mehr, als er sprach. Alles wird wieder groß sein und gewaltig. Die Lande einfach und die Wasser faltig. Die Bäume riesig und sehr klein, die Mauern. Und in den Tälern stark und vielgestaltig ein Volk von Hirten und von Ackerbauern. Alfred ging zur Seite an einen halb geknickten Baum und übergab sich. Ich musste plötzlich weinen. Der Regen rieselte unbarmherzig. Ich ließ die Schleusen meiner Augen sich ausströmen in den kalten Tag. Wenn ich mich nach dem Kaiser jetzt umgeschaut hätte, ich hätte ihn nicht einmal erkennen können durch den Schleier der Tränen. Eine halbe Stunde später antwortete die Erde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie Gabens Verse für einen unmöglichen Optimismus gehalten hat. Wir schritten bergauf in langsamem Gänsemarsch. Wir hoben mit jedem Schritt den zähen Boden mit. Dann bestrich uns aus einem unverständlichen Winkel heraus ein Maschinengewehr. Wir warfen uns hin und ließen den Schlamm in Ärmel und Stiefel laufen. Er erschien weich und schmeichelnd. Ein Unteroffizier rief uns zu, dass es besser wäre, weiterzugehen. Ich hatte gerade Lust, für immer liegen zu bleiben, sagte Alfred. Warum tun wir es nicht? Sagte Gabens. Seine Stimme war so zart, dass es sich anhörte, als habe der Regen gesprochen. Der Unteroffizier meldete sich wieder. Er riet, in größeren Abständen zu folgen. Er musste es ganz genau erklären. Wenn's einschlägt, erwischt es wenigstens nur einen. Es war keine preußische Roheit. Es war der Humor des Berufssoldaten. Sie sind in jedem Land familiär mit dem Tod. Er ist der Schlechter ohne Distinktion. Und so sind auch die Witze über ihn. Gabens erhob sich zuerst und ging bergauf. Wir beobachteten ihn und merkten erst jetzt, wie komisch feierlich der Schlamm unsere Schritte gemacht haben musste die ganze Zeit. Gabens setzte Stiefel vor Stiefel, wie man einen Turm baut. Links von ihm fielen fette Schwaden von Schlamm den Hang hinab. Er achtete nicht darauf. Er wusste, er hatte bis zu dem Tunnel, dem Maul des Bergrands, zu kommen. Er wollte so schnell wie möglich den sinnlosen Auftrag ausführen. Als wir ihn da marschieren sahen mit seiner letzten Kraft, begriffen wir den ganzen Unfug unserer Tage. Man muss sich im Spiegel eines anderen sehen, um sich ganz zu erkennen. Dieses Kind, das in der Uniform steckte, wie der schlechte Witz eines grausamen Erwachsenen. Die graue Erde, auf der für Jahre nichts mehr wachsen würde, und rings um den Gürtel des Kindes Handgranaten, die es hinaufschleppte, um sie fremden Menschen ins Gesicht zu werfen. Dasselbe Kind, das voller Verse war, wie eine Laute in den Bäumen, die der Wind mit jedem sanften Stoß zum Singen bringen kann. Läuse in seinem Hemd, Gase in seinen Eingeweiden, Wunden an seinen Zehen. Ein wandernder Hiob von 18 Jahren. Wer hatte uns hierher geschickt, in diese Latrinen des Bluts, die Schützengräben, über die kein Sturm mehr ging? Alles war wie Erbrechen und Geschwür. Ich fürchtete mich plötzlich vor der Erde, in der wir saßen. Sie war eine Ruhestelle gewesen für einige Minuten. Nun brannte sie unter meinen Handflächen. Ich erhob mich, Gabens nachzufolgen. Je schneller wir in den Höhlen verschwanden, desto eher wurden wir wieder, was wir waren. Menschen der Steinzeit, nahe dem Tier Orang-Utans, sich schützend vor dem Unwetter, das draußen raste. In diesem Augenblick begann der Berg zu rutschen. Ich blieb sofort stehen. Die Lawine konnte an uns vorbeigehen. Jeder Schritt vorwärts brachte uns näher an sie heran. Alfred reichte mir die Hand und zog mich zurück an meinen alten Platz. Ich saß wieder, als der Schrei kam. Wir erkannten seine Stimme nicht, sie war so verändert. Aber ich sah, wie der graue Strom ihn fasste und ihn einschluckte. Der Kopf blieb noch einen Moment draußen, ein blasser Mond über einem brodelnden Sumpf. Gabens hatte mir einen Zettel geschenkt, auf den er geschrieben hatte: Nur eine schmale Wand ist zwischen uns. Durch Zufall, denn es könnte sein, ein Rufen deines oder meines Munds, und sie bricht ein, ganz ohne Lärm und Laut. Warum fiel mir der Zettel ein? Warum saß ich da und rührte mich nicht? Keiner rührte sich. Der wandernde Berg schluckte ebenso gierig nach uns wie nach ihm. Er war nur der Erste. Das alles ist eine nachträgliche Erklärung. Im Augenblick, als es geschah, fand ich, dass dies das Schrecklichste war, was uns begegnen konnte. Ein Kamerad versank vor uns im Dreck, erstickte im grauen Schleim dieser unmenschlichen Erde, und wir taten nichts, ihn zu retten. Ein Dichter versank, und sein letzter Ruf war ein tierisches Entsetzen. Ich wusste, dass ich für Jahre nicht mehr Rilke und überhaupt nichts würde lesen können. Als es sicher war, dass der Schlammberg nicht auch uns schlucken würde, ließ ich mich fallen und streckte die Arme aus. Wie es Christus tat, dachte ich. Nehmt nur, würde er gesagt haben, alles ist nichts mehr wert. Nehmt nur, sagte auch ich. Ich erinnere es ganz genau. Der Schlamm rutschte abwärts mit einem unheimlichen Glucksen.